Wie klingt dein Tag? Das Blogger- und Podcaster-Projekt. Wie klingt dein Tag? Immer am 8. in diesem Blog oder Podcast-Feed.